Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velorum Giro Spezial. Heute mit unserer 15. Ausgabe mittlerweile vom Giro. Und nachdem es gestern ja die, vielleicht, wie soll man sagen, Königsetappe gab und ich ja schon meinte, man soll das vielleicht auch ein bisschen einordnen mit der Etappe vom Tag davor wiederum und heute. Heute das Bergzeitfahren. 10,85 Kilometer ging es hoch auf die Seiseralm in Südtirol. Vom Streckenprofil her, ich würde es als relativ gleichmäßig ansehen. Also die ersten paar Kilometer sind etwas mehr als zwei Kilometer relativ flach. Aber ab dann einfach geradeaus hoch. Mehr kann man sich sagen. Zwischen 8,4 im mittleren Teil, 6,8% im oberen Teil nochmal. Immer ganz unterschiedlich, aber so in diesen zwischen diesen zwei Polen bewegt sich es etwa. Und die große Frage war natürlich, was wird nach den gestrigen Geschehnissen rund um Valverde, Sieg von Kruiswijk und Nibalis doch kleine Schwäche gegenüber Chavez und Kruiswijk, was wird passieren und wie wird es heute ausgehen? Und man muss sagen, hätte man mir gesagt, das ist das Tableau von heute, dann muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob ich da gesagt hätte, spinnst du. Wie es passiert, ne? Verkehrte Reihenfolge, also der langsamste, der schlechteste in der Gesamtwertung fährt vorab. Und relativ früh schon am Tag fuhr einer eine Zeit, die dann auch später im Grunde genommen nicht mehr zu schlagen war. Nicht wie beim letzten Mal am Wetter liegen, sondern einfach aufgrund seiner guten Form, ist Alexander Foliforov, muss ich es ablesen, vom Team Gazprom Rusvelo, mit einer Zeit von 28 Minuten und 39 Sekunden hat er schon sehr, sehr, sehr, sehr früh seine Marke gesetzt und das war eine Zeit, die so in der Form auch von keinem mehr geschlagen wurde. Also sehr, sehr, sehr früh ist damit gefahren, später noch ein Mannschaftskollege ist dann auf den zweiten Rang gefahren, der wurde dann nochmal von mehreren Leuten überholt, aber Foliforov bis dato nicht groß in Aktion gewesen und auch nicht groß irgendwie auf sich aufmerksam gemacht, wahrscheinlich auch der größte Tag in seiner Karriere bisher, muss man so sagen, aber viel wichtiger, was hat sich bei den Favoriten getan? Nach dem gestrigen Auftritt hat man sich gefragt, wenn Kruiswijk wirklich in so einer Form ist, wird er es wiederholen und wird heute auch eine gute Leistung abliefern. Und dem ist so. Also er ist heute auf den zweiten Rang gefahren, mit der gleichen Zeit wie der spätere Sieger. Also hätte nicht viel gefehlt und hätte sich heute sogar seinen ersten Etappensieg geholt. Im Unterschied zu den anderen Fahrern hat Kruiswijk einen Zeitfahrlenker montiert gehabt. Ne? Beim einem Bergzeitfahren ist es durchaus üblich, nicht mit Zeitfahrlenker zu fahren. Er hat aber sich dafür entschieden, aufgrund dessen, dass die ersten zwei Kilometer doch relativ flach waren. Und das, ob das jetzt den entscheidenden Vorteil gebracht hat, man weiß es nicht, aber zumindestens er hat es nicht falsch gemacht, ne? Wäre erst Zweiter geworden. Insofern vieles richtig. Auf den dritten Platz ist einigermaßen, ich will nicht sagen überraschend, aber da, man hätte es vielleicht nicht vorher, also hätte man vorher gesagt, er landet so weit vor Nibali, hätte ich gedacht, na, das wird auch nicht so sein. Alejandro Valverde. Er hat viel, viel, viel Zeit auf Nibali gut gemacht. Keine weitere Zeit auf Kruiswijk verloren und ist mit 23 Sekunden auf Kruiswijk verloren. Also Platz 3 für Valverde mit 23 Sekunden Rückstand auf die Führenden. Vierter Platz eben schon angesprochen, Sergej Firsanov, auch von Gazprom Rusvelo, der hat eine halbe Minute auf seinen Mannschaftskollegen verloren und ist auf den vierten Rang gefahren. Ich denke, ich erzähle nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass wir von diesen zwei Fahrern vielleicht nochmal etwas hören werden im Rahmen des Giros, aber sie werden jetzt nicht nach vorne reinfahren. Fünfter Platz vom Astana, Michel Scarponi mit 36 Rückstand. Dann auf dem sechsten Platz der Sieger der gestrigen Etappe, Esteban Chaves mit 40 Sekunden Rückstand. Hätte man vielleicht auch sich denken können, na, das kann ein bisschen weiter vorne ausgehen, aber vielleicht ist auch Zeitfahren nicht ganz so sein Metier. 40 Sekunden Rückstand hat er sich eingefangen. Und so ging es dann, wo sind sie jetzt, ging es dann auch weiter mit Sakharin auf Platz 7 mit 47 Sekunden Rückstand. Weiter im Text, Dombrovski, der Amerikaner, auf Platz 8, Bob Jungels, der Luxemburger, auf Platz 9 und Rafael Majka vom Team Tinkoff auf Platz 10. Das sind die Top 10 des Tages. Nibali. Was war mit Nibali los? Ich glaube, das, wie heißt der schöne Fußballerspruch? Er hat kein Glück und dann kam auch noch das Pech dazu. Die ganze Zeit waren es immer 30 Sekunden, dann wurden es 40 Sekunden. Also er packte, ihm wurden immer mehr aufgepackt. Und ganz am Ende hatte er noch kurz vorm Schluss das Pech, dass er sein Fahrrad tauschen musste wegen eines technischen Defekts. Also wirklich ein rabenschwarzer Tag für Nibali. Wirklich, also er war nicht in der Form, das muss man vielleicht auch sagen, also er war für dieses Zeitfahren er hat nicht abliefern können, Punkt. Er hatte am Ende, ich habe hier noch nicht mal eine Ergebnisliste gefunden bisher, mit 30:49 hat er gut 2 Minuten Rückstand auf Kreuzweg, die hat er sich eingefangen, also mittlerweile schon deutlicher Abstand, 2 Minuten, das ist, er hat immer noch nicht mehr verloren als Valverde gestern, ne? Das muss man auch so sehen, aber das hat er sich mit Sicherheit ganz anders vorgestellt und persönlich tut es mir auch irgendwie ein bisschen leid für ihn, Nibali mit Sicherheit kein unumstrittener Charakter, vor allen Dingen auch nach seinem Verhalten an der Tour de France letztes Jahr oder was, Vuelta, wo er sich festgehalten hat und so. Aber man muss es natürlich positiv sehen, für die Spannung des Giros ist das optimal, ne? Also besser könnte es gar nicht passieren, wie es jetzt im Moment aussieht. Also in dem Hinsicht alles gut. Amador, der ja auch bis vor 2 Tagen im gelben Trikot, im rosa Trikot gefahren ist, noch deutlich weiter zurückgefallen. Also er hatte wohl laut Teamleitung gestern auch mit einer leichten Erkältung zu kämpfen. Macht das Ganze noch ein bisschen fraglicher, die Taktik, wie gestern Movies gefahren sind. Also ich verstehe es immer weniger, aber muss ich auch nicht. Ich bin ja kein Teamchef. Gesamtwertung, das, worauf wir jetzt alle noch warten. Am Platz 1 und immer mehr kommt man drauf, dass es vielleicht auch jemand sein könnte, der zumindest auf dem Podium sich wiederfinden wird am Ende. Und wer weiß, wo auf dem Treppchen dort. Kruiswijk. Der Fahrer von Lotto auf Platz 1, Platz 2 Chaves mit 2 Minuten 12 Rückstand, Nibali mittlerweile mit 2:51 Rückstand, Valverde mit 3:29, Maika 4:38, Sakarin 4:40, Amador 5:27, Bob Jungels 7:14 und ja, alles was danach, so, ich kann ihn immer noch nicht aussprechen, Suisu mit 7:37 und Vogelsang mit 7:35, das sind die aktuellen Top 10. Morgen geht es weiter mit einem Ruhetag. Morgen also können alle die Beine mal hochlegen. Die Fahrer, die heute nicht wirklich um den Sieg mitgefahren sind oder in der Gesamtwertung vorne waren, haben das heute schon ein bisschen gemacht. Und am kommenden Dienstag begrüßt euch nicht nur der Thomas wieder hier, sondern wird es auch eine Etappe geben. Das ist so eine typische Etappe, die hat man eingebaut. Es könnte etwas für Ausreißer sein. Es könnte etwas sein, wo man auch vielleicht mal was ausprobiert als jemand, der im Gesamtklassement zwar nicht mehr ganz mit vorne mitspielt, aber zumindest noch sich leichte Chancen ausrechnet. Ein Berg der ersten Kategorie bei Kilometer 64 etwa, dann nochmal ein Berg der zweiten Kategorie bei 122 und am Ende bei dieser doch recht kurzen Etappe von 132 Kilometern nochmal ein leicht ansteigendes Finale. Ich möchte die Prognose wagen, dass, wenn Valverde noch eine Chance haben möchte, A, auf einen Etappensieg oder B, in der Gesamtwertung, muss er am Dienstag mal abliefern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich gedanklich langsam vom Gesamtklassement nicht verabschieden will, aber verabschieden muss und ohne irgendwas, ich glaube, ich habe es vor ein paar Sendungen schon gesagt, nach Hause kommen, wäre echt blamabel in diesem Fall. Also ich gehe davon aus, dass er am Dienstag alle Zeichen auf Sturm gestellt werden bei ihm und er sich da den Etappensieg holt. Alles andere wäre auch langsam etwas fahrlässig. Ich wünsche euch morgen einen schönen Ruhetag, einen guten Start in die Woche und am Dienstag hören wir uns wieder, beziehungsweise hört ihr den Thomas. Tschüss!